Keine Schmerzen mehr auf dieser Welt, nie wieder. Schmerzen tun weh, da muss man warnen. Keine Hilfe versteht, dass sie es mir geht.